Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Wie gefiel euch zum Beispiel der Schrei der Tausend beim Sport? Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley Schuss, Tor! 16. Mai 1930, Fußball-Länderspiel. Am Mikrofon Paul Laven. Achtung! Hier ist der Länderkampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Wir sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit 2-2.